Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 82 mit Emmett Spiceland, The Hippie Boys, Tom Tom Club, Sly and Robbie, Hampton Horse, Snooky Pryor und Homesick James Williamson, Driftin' Charles Tyler, The Liverpool Five, The Mark IV, The Yardbirds, Georg Dubowski, Raymond Alessandrini, Michel Manier und Stockton's Wings. True love is absent. and straight I will repair to the Cor of Killeen. For it's there I'll find tidings of my dear. A livery I wear, and I'll comb back my hair, and in velvet so green I will appear, and straight I will repair to the Cor of Killeen. For it's there I'll find tidings of my dear. For you that are in love and cannot it renew, I pity the pains that you endure. For experience lets me know that your hearts are full of woe, a woe that no straight I will repair to the Cor of Killeen. For it's there I'll find tidings of my dear. And straight I will repair to the Cor of Killeen. For it's there I'll find tidings of my dear. Irischer Folk in Framatz musikalisches Fundbüro. Zuerst Stockton's Wink mit Bill Hardy is going to the well for water aus dem Jahre 1980 und Emmett Spiceland aus Dublin, die in den Jahren 1966 bis 68 nahezu Reaktion bei ihren Fans, bei ihren irischen Fans hervorriefen, wie es die Beatles weltweit taten. 1969 löste man sich dann aber doch auf. Cor of Killeen von der einzigen LP namens First. 1973 gab es noch einmal eine Ausgabe von Emmett Spiceland, die ursprünglich aus zwei Bands entstanden war, nämlich der Emmett Folk Group und der Spiceland Folk Group. Vom irischen Folk geht's jetzt zum jamaikanischen Reggae. Zwei wichtige Rhythmusgruppen mit Bass und Schlagzeug kann ich präsentieren. Zuerst Aston Family Man Barrett am E-Bass und sein Bruder Carlton am Schlagzeug mutierten 1969 für eine Lee Perry Tour durch Großbritannien. Von den Hippie Boys zu den New Upsetters, da Lee Perrys Band durch Studiotermine verhindert war. Wir hören eben aus diesem Jahr Family Man. Darauf folgen dann Sly and Robbie mit Dark Destroyer aus dem Jahre 1977, Sly Dunbar Schlagzeug, Robbie Shakespeare Bass. Sly and Robbie waren die Rhythmusgruppe von Black Uhuru, Aston und Carlton waren die von den Wailers. Thank you. aufmerksamen Zuhörer wird es aufgefallen sein, zwischen den beiden Reggae-Stücken aus Jamaika habe ich einfach den Tom Tom Club gepresst. Tom Tom Club war eine US-amerikanische Band um das Ehepaar und die Rhythmusgruppe von den Talking Heads. Tina Weymouth, Bass und Gesang und Chris Franz, Schlagzeug, Gesang. Genius of Love kam 1981 in die US Top 40. Das war die zweite Single, aber vor allem war der dazugehörige Videoclip bei MTV der Renner und wurde sogar ausgezeichnet. Diesen Clip habe ich jetzt nicht mehr vor Augen, das muss ich gestehen, aber an den Titel Genius of Love kann ich mich noch gut erinnern. Übrigens soll die Bassistin Tina Weymouth nur auf dieser Aufnahme gesungen haben und keinen Bass gespielt haben. Das hatte ein Studio-Bassist übernommen. Wir bleiben instrumental, wechseln aber den Stil vom doch recht spartanischen Reggae. Zumindest was die Keyboards angeht, geht es jetzt zum Jazz und einer doch recht ausgiebigen Improvisation von Hampton Horse über eine Komposition des Saxophonisten Sonny Rollins. 1973 spielte Hampton Horse, der mich auch immer ein wenig an Walter Bishop Jr. erinnerte, möglicherweise weil er in den 70ern wie Bishop vermehrt das E-Piano einsetzte. Playing in the Yard. Thank you. Das American Folk Blues Festival war eine sehr bekannte und wichtige Tourneereihe und wurde zwischen 1962 und 1972 durchgeführt, danach erst wieder ab 1980. In dieser Zwischenzeit gab es dafür dann die nicht ganz so große und weniger bekannte Blues Legends Tour. 1973 waren Teil dieser Tour unter anderem der Sänger und Mundharmonikaspieler Snooky Pryor. Neben Homesick James Williamson an der Gitarre stammte der Rest der Band aus Großbritannien. Auch darin lag ein Unterschied zum American Folk Blues Festival, wo ausschließlich US-amerikanische Originalinterpreten spielten. Crosstown ist dennoch eine sehr gelungene Studioaufnahme und die dazugehörige LP von Big Bear Records, auf der sich Snooky Pryor und Homesick James als Sänger abwechselten, bekommt von mir eine absolute Hörempfehlung. Danach kommt dann der 100%ige Stoff aus Louisiana, 10 Jahre zuvor aufgenommen, Driftin' Charles Tyler mit Driftin' Cloud. She left me on a cloudy day. and I know you must have drift away. Can you hear me, Potiphar? Won't you bring back my girl I love? Can you hear me, stormy cloud above? Can you bring back the girl I love? I just can't go through another rainy day until you bring back my baby to stay. Drifting cloud, I'm on my knees, oh lightning please, dragon sands in that drifting cloud. Just make sure you hear my plea and bring my baby back to me. '63 gründete sich in London die Steve Lane Combo. Steve Lane war ein Sänger und diese Band tourte, wenn sie nicht gerade im Flamingo Club in Soho auftrat, auch durch Deutschland und Österreich. Und weil man dort so und so nicht den Unterschied zwischen Liverpool und London erkannte und die Beatles gerade ihren kommerziellen Durchbruch hatten, nannte man sich fortan einfach The Liverpool Five. Wir hören I'm Not Your Stepping Stone und das ist tatsächlich die erste Aufnahme, die von diesem Titel gemacht wurde, obwohl die Version von Paul Revere and the Raiders bekannter ist und am bekanntesten natürlich die der Monkees. Danach The Mark IV Work All Day, ein Titel, der doch schon eine Portion Sozialkritik hat, genau wie der Titel, der darauf folgt, The Yardbirds, Mr. You Are a Better Man Than I. Und der war von 1965, da war Eric Clapton schon nicht mehr in dieser Band, dafür aber Jeff Beck. Society, using all the tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines, the clothes you're wearing lately causing public scenes. I said I'm not your stepping stone, let me be now. I'm not your stepping stone, set me free now. What about met your girl, you didn't have no shoes, but now you're walking around like your front page news. You've been awful careful about the friends you choose, but you won't find my name in your book of who's who. I said Thank you. regelmäßige Hörer von Framats Musikalisches Fundbüro werden, oder sollte ich besser sagen, könnten sich an den Gitarristen Georg Dybowski erinnern, denn der war schon zusammen mit dem Kontrabassisten Fritz Roppel hier schon zu Besuch. Allerdings weiß ich ja nicht, wie aufmerksam die Hörer wirklich zuhören. Man kann das ja auch nebenbei laufen lassen, das ist ja nicht verwerflich. Dieses Mal kommt uns Georg Dybowski aber auf der Western-Gitarre unbegleitet. Frater Meus stammt von Dybowskis 2017er CD Simple Does Not Mean Easy. Abschluss gibt es jetzt noch einmal Filmmusik, und zwar aus der Abenteuerreihe Fantomas, die in Frankreich in den Mitte der 60er Jahre gedreht wurde. Hauptrollen natürlich Jean Moret und Louis Defonnet, der da so seinen richtigen Durchbruch mit hatte. Ich dachte immer, die gesamte Musik wäre von Michel Marnier komponiert worden. Da habe ich mich etwas getäuscht. Zumindest das Fantomas-Thema wurde von Raymond Alessandrini komponiert. Die anderen beiden Beispiele, die ich folgen lassen werde, sind aber von Michel Marnier. Das war Framats Musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Frank Matthias. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Thank you.